Sie sitzt dort ganz hinten und die Welt spricht ohne sie. Sie sitzt im Wirtshaus, eine Ecke ist ihr reich. Der Atem klein, der Blick gesenkt, die Stille weich. Die Paare reden laut, das Lachen füllt den Raum. Doch Mara bleibt verborgen, lebt nur ihren Traum. Die Hände still im Schoß, die Worte ungesagt. Ein Schatten ihrer Kindheit, weshalb sie keine Worte wagt. Ein Flüstern in der Ferne, ein Name, der verweht. Und jedes Mal, wenn sie es will, die Zunge stumm vergeht. Ich sag nichts mehr, ich schließ den Mund. Die Welt sei leiser dann. Kein Stolpern, kein Gelächter, keine Stimme, die die Welt zu schnell begann. Die Kinder zeigten Finger, machten Spiel aus ihrem Wahn. Die Klingen ihrer Reime schnitten tief und ohne Scham. Die Wunden wurden Worte, die man niemals heilen kann. Als Mutter einen Fremdling nahm, da lachte sogar er. Doch nur wenn Mutters Blick nicht sah, wurd Spott zur offenen Wehr. Die Mutter hält die Hände, doch glaubt ihr nichts davon. Sie sieht nur Schweigen, sieht den Tag, doch nicht den stummen Ton. Ich sag nichts mehr, ich schließ den Mund. Die Welt sei leiser dann. Kein Stolpern, kein Gelächter. Kein Händedruck, kein Trost, der zu ihr steigt. Die Wochen fließen leise, die Jahre ziehen ins Land. Und Mara sammelt Fetzen, bleibt allein mit leerer Hand. Die Straßen sind voll Stimmen, die nur weiterziehen im Lauf. Doch keine Eltern zum Fragen und niemand hilft ihr auf. Man sagt, wer schweigt, der lebt im Frieden. Doch ihr Frieden ist ein Schloss gefangen hinter Mauern aus dem Sturmen ungetrost. Ein Augenblick, ein Blick, nur hätte einer sie gesehen. Vielleicht hätte eine Hand sie gehoben. Ich sag nichts mehr, ich schließ den Mund. Die Welt sei leiser dann. Kein Stolpern, kein Gelächter. Keine Stimme, die mich bann. Ich sag nichts mehr, die Worte bleiben Stein in meiner Brust. So trag ich still den Tag. So lösch ich sie sitzen, unsichtbar, bis die Nacht sie nahm.